damit herzlich willkommen zu einer ganz neuen, ganz frisch aufgenommenen Episode von Dropkick Drama. Endlich wieder, das war unser schöner Titelsong, Dangerous New Machine von Burn. Ja, wir sind heute endlich wieder da, nachdem ich die letzten Termine etwas überworfen habe, da die Tage sehr vollgelegt waren. Kurzfristig bin ich jetzt endlich wieder da. Mit dem Review des wahrscheinlich besten Pay-Per-Views des Jahres. Auf jeden Fall, wenn es in der Kategorie des schlechtesten Pay-Per-Views abläuft. Das war ein unlogischer Satz. Aber egal. Ja. Victory Road 2009, unser heutiges Thema. Und das Gucken des Pay-Per-Views hat mir sehr viel Spaß bereitet, nicht weil die Matches so gut waren von der Qualität her und das Publikum auch wahrlich nicht, sondern weil die Matches halt so schlecht waren und man sich herrlich drüber aufregen konnte. Ja, es war wieder in Orlando, Florida, in der bekannten Impact Zone, wo TNA ja gefühlte zigtausend Mal im Jahr ist. An die 70 Mal im Jahr wahrscheinlich schon. Ja, kommt hin. Ja, Impact Zone ist dafür bekannt, ein schlechtes Publikum zu beeinhalten, was seit geraumer Zeit noch nicht mehr wirklich Reaktionen von sich bringt. So war es auch dieses Mal. Also ich habe wirklich noch nie so ein schlechtes Publikum gesehen. Ich dachte anfangs, ach ja, das ist ja ganz nett. Bis ich dann gemerkt habe, dass vorne ein so ein Block mit drei Reihen ca. 15 Leuten war, die dann immer gejubelt haben und mehr nicht. Später wurden die dann auch ruhiger. Also alle anderen haben eigentlich nichts gemacht. Das ist natürlich schon mal nicht gerade das Beste für ein Pay-Per-View, denn ein Pay-Per-View und die Matchqualität und insgesamt halt die Unterhaltung, die lebt natürlich auch von den Reaktionen der Crowd. Und die war hier, um es kurz zusammenzufassen, einfach nicht vorhanden. Ja, es beginnt mit einem ganz netten Intro, wieder mit guter Musik, also gute Musik rauszusuchen, die nicht so bekannt ist, das hat TNA drauf. Das bekamen wir auch schon beim letzten Pay-Per-View Slammiversary zu sehen. Beziehungsweise zu hören und zu spüren. Ja, nach dem Intro geht es dann weiter mit dem Feuerwerk. Was mich dann ja noch stört an TNA ist ja, WWE macht ja eigentlich zu fast jedem Pay-Per-View ein anderes Set und vor allem zu WrestleMania was ganz Besonderes, zu den besonderen Pay-Per-Views. Bei TNA habe ich das Problem, dass jeder Pay-Per-View von der Aufmachung her vom Entrance-Set genau gleich aussieht. Auch das Pyro, also da mögen zwar kleine Unterschiede drin sein, aber das merkt man nicht wirklich. Das ist so ein kleines Problem. Es ist halt nichts, keine Sachen, die einen wirklich, wo man dann gleich denkt, der Pay-Per-View war es. Nee, es sieht alles gleich aus. Nun gut, es fing natürlich mit dem Opener an. Als Opener will man ein Match haben, was die Leute anheizt, was schnell ist, zum Beispiel was X-Division-Technisches. Und was hat man sich rausgesucht? Natürlich ein Women's Knockout Championship Match. Zum Glück nicht das zwischen Jenna Maraska und Chamel. Das Match, sondern das noch mehr oder weniger vernünftige Angelina Love zusammen mit Madison Rayne und Velvet Sky, die sie zum Ringen begleiteten, trifft auf die aktuelle Knockout-Championess Terra, die zusammen mit ihrer ungiftigen Spinne Poison, ach wie passend, reinkommt. Ja, ist sogar ein ganz nettes Match, ist ganz interessant gemacht. Ja, die Begleiterin von Angelina Love setzen das Hairspray dann noch wieder ein. Das trifft allerdings Angelina Love selber. Der Ref schickt dann Velvet Sky und Madison Rayne dann erstmal raus und sieht nicht, dass Terra die verwirrte Love covern will, sodass es ein bisschen zu spät kommt, um da noch einen Dreikant rauszuholen. Ja. Bei dem Moonsault landet Terra wohl relativ schlecht. Und dann folgt ein Cover von von Angelina Love. Oh Gott, diese drei Namen, die machen mich verrückt. Bei dem Terra dann noch das Beil auf dem Seil liegen hat. Allerdings sieht der Referee dies nicht und zählt bis drei durch, sodass Angelina Love schon wieder neue Championess ist. Also, das war nicht viel. Kein ganzer Monat hatte Terra den Titel. Ja, und durch diese Fehler des Referees hat Angelina Love den Titel nun zurückgewonnen. Terra finde das natürlich gar nicht gut und zeigt dann noch einen Kick gegen den Referee und dann gibt's den Windows Peak gegen Love, Angelina Love, und die Spinne wird dann noch auf den netten Referee gepackt. 7 Minuten 1 dieses Match. Also für ein, zum Glück nicht so lange. Kurzer Opener, 3 Sterne habe ich dem Ganzen gegeben. Jetzt wollte ich gerade noch irgendetwas sagen. Oh ja, und später gab es dann in Backstage noch so ein paar Interviews. Da meinte Tara dann noch, dass sie sehr wütend wäre und dass Rev einen Fehler gemacht hätte. Und der Rev sagt dann auch, dass er das anerkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, wie er auch in der Zeitlupe dann gesehen hat, dass das Ganze nun allerdings geschehen ist, er dagegen nichts mehr machen kann, aber dass er darum, dass er sich darum kümmern will, dass Terra in nächster Zeit ein Rematch bekommt. So also dürfen wir uns das nochmal antun. Hoffentlich nicht mit noch einem TL-Wechsel, das würde dann alles ein bisschen unglaubwürdig scheinen. Ne? Das war der Opener, ja, war gar nicht so schlimm. Das zweite Match, ebenfalls etwas, worauf man sich nicht gerade so gefreut hat. Match morgen gegen Daniels. Ja, ist ganz interessant. Matt Morgan hat hier natürlich die Power auf seiner Seite. Ist ein sehr kräftiger Typ, während Daniels eher schnell ist. Und das war ganz gut gemacht, sodass Daniels Matt Morgan immer versucht hat, durch seine Schnelligkeit zu Fall zu bringen. Wie es das auch schon bei anderen Matches, zum Beispiel mit Ray und Kane oder gegeben hat. Das war sehr gut gemacht. Wir sehen viel Matt Morgan leider, was ein bisschen lahm ist natürlich. Aber trotzdem relativ unterhaltsam, interessanterweise. Denn jetzt wird dann auch bei einem Sprung direkt am Knie verletzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich echt war. Es sah ziemlich echt aus. Also teils konnte man denken, ja, da hat er sich wirklich ein bisschen was getan. Und dann wollte er Best Moonsault of the World oder wie der heißt, zeigen. Aber da der ja so ein bisschen verletzt war, ging das daneben und er fiel dann von der Ecke runter. Dann zeigt Matt Morgan den Hellraiser und nach 10 Minuten 37 ist dieses Match damit auch schon wieder vorbei. Ebenfalls nicht so lange. Matt Morgan hat gewonnen. Auf jeden Fall die falsche Entscheidung, denn Daniels ist ja das TNA-Urgestein und was man mit einem Matt Morgan will, weiß ich auch nicht, denn wirklich Talent hat der auch nicht. Ja, 10 Minuten 36 gehört noch zu den eher besseren Match dieser Veranstaltung, kriegt von mir 3 1/11 Sterne. Also bis hierhin war es noch mittelträchtig, das wurde allerdings noch schlimmer. Schlimmer geht's immer. Denn nun traf Abyss auf Dr. Stevie. Vorher hatten wir dann Dr. Stevie noch im Interview, wo dann Daphne noch war, gesagt hat, Dr. Stevie, ich liebe dich, er meinte, ja, ich weiß und so weiter und so fort. Nichts weiter Wichtiges. Interessanterweise wurde dann auch irgendwie No Disqualification dazu gesetzt. Das geschah wahrscheinlich in dem Interview. Ich hatte da nicht so genau zugehört. Aber nun gut. Tue ich sowieso nie bei TNA. Ja. Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass Dr. Stevie hier gewinnt. Das ist ja das erste Match zwischen den beiden. Und wenn er bis jetzt gewonnen hätte, dann wäre das Ganze eigentlich schon wieder vorbei. Es sei denn, er hätte unklar gewonnen, dann hätte es noch ein Rematch geben können und so weiter und so fort. Nun gut. Ja, Countout gibt es ja auch nicht. Und dann wird erstmal so ein bisschen durch die Halle gebrawlt im Publikum. Ja, ganz ein bisschen Standard so von Abyss, von dem Hardcore her. Das ist alles nur Standard, was man so. Da sah nichts weiter Besonderes, irgendwie alles Sachen, die wir von Abyss gewohnt sind. Ja, Daphne und Lauren kämpfen da dann auch noch ein bisschen gegeneinander und brawlen sich ein bisschen. Und dann wird dieser Elektroschocker hervorgeholt. Dr. Stevie will diesen gegen Abyss einsetzen. Abyss kontert allerdings mit dem Black Hole Slam. Der ist durchgebracht, will das Cover zeigen. Und löst das Cover noch, und dann setzt er selber noch diesen Teaser, also diesen Elektroschocker gegen Dr. Stevie ein. Was ganz interessant war, der Elektroschocker, als der gegen Dr. Stevie eingesetzt wurde, der qualmte so. Ich dachte, nun gut, dann wird er ein bisschen Qualm freigesetzt, dann ein bisschen Special-Effekt technisch. Interessant war, als der dann weggenommen wurde, dann sah man bei Dr. Stevie exakt an der Stelle so eine kleine Narbe. Ich habe drüber nachgedacht, ob das jetzt von diesem Teaser kommt, was irgendwie vorher gemacht wurde, oder ob das eine ältere Narbe von ihm ist. Aber das wäre ein bisschen komisch an der gleichen Stelle und so. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird, ob da doch vielleicht ein bisschen Schmerz mit bei ist. Oder ob der echt ist, man weiß es nicht. Nein, das ist er natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall hat Abyss hier ganz klar nach Black Hole Slam und dann sogar nach dem Elektroschocker-Einsatz gewonnen. Also echt ganz, ganz klar nach 9 Minuten 52, 3 Sterne. Das Ganze war Standard. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, denn dadurch wird die Story ja auch nicht gerade fortgesetzt. Dadurch könnte man fast meinen, die Story wieder wäre schon wieder beendet. durch so einen klaren Sieg. Zudem hatte ich auch mir auch mehr erwartet als Standard. Das war nicht wirklich Hardcore, es war so ein bisschen waffenmäßig. Und Stevie Richards und Abyss sind ja auch zwei Leute, die im Hardcore-Business zu Hause sind. Stevie Richards früher in der ECW und Abyss zeigt ja sowieso zigtausend Thumbtacks und ich weiß nicht was Matches. Hatte ich mir mehr erwartet, aber nun gut. Es folgte das vierte Match. Was man sowieso bei dieser Veranstaltung sagen kann, wenn man mal auf die Card guckt, es waren 9 Matches auf der Card. Für einen 3-stündigen Pay-Per-View ist das natürlich ganz klar zu viel. Also 2/3 davon, 6 Matches, das wären gut gewesen. So blieben jetzt für jeden Kampf ca. 20 Minuten mit allem drum und dran. Dann gab es noch Interviews und. Das war natürlich das Problem, so dass kein Match wirklich groß über 10 Minuten ging. Und da kann dann halt nicht auch nicht viel passieren und groß was aufgebaut werden. 10 Minuten sind dafür einfach zu wenig. Ja, das nächste Match ist das erste von 2 Tag Team Matches an diesem Abend. Es geht nicht um die TNA eigenen Tag Team Titel, sondern um die Titel von New Japan, die hier ja auch mal ausgetragen wurden, interessanterweise. Die IWGP Tag Team Championship stand auf dem Spiel. Ja, eindeutig interessant, dass New Japan die Titel bei TNA austragen lässt. Dass es hier keinen Titelwechsel gibt, war natürlich relativ klar, denn welche Liga lässt denn ihre Titel wo ganz anders auskämpfen und dann auch noch wechseln? Ja, Challenger waren die British Invasion mit Rob Terry, den ich ja übrigens gar nicht mag. Und die trafen auf Team 3D, da muss ich gerade mal einen Schluck trinken. Ihr könnt euch jetzt unterhalten lassen von meinem Getränke hier. Ja, Wahnsinn. Ja, British Invasion mag ich sowieso schon nicht gerade so extrem. Nicht der größte Fan von. Ich finde die eher so ein bisschen nervend. Trafen auf die aktuellen IWGP New Japan Team Tag Team Champions Team 3D. Ja, ein ziemliches Standard-Match wieder mal. Sogar noch unter dem Standard, war ziemlich öde und nichts Neues. Ja, passierte nicht wirklich was. Es gab so ein paar Attacken, aber es gab nichts weiter, was man noch nicht zigtausendmal gesehen hat. Was natürlich ein bisschen ätzend ist. Es wird dann auch ein Tisch vorgeholt, also das einzige, also das war, glaube ich, das Match, wo die Leute am ruhigsten waren. Da hörte man wirklich gar nichts. Also das einzige, wo man da mal was hörte, war, als die Tische hervorgeholt wurden. Der blieb dann allerdings auch heil. Es gab einen 3D, aber nicht durch den Tisch. Und nach dem 3D war dann auch vorbei. Team 3D weiteren Champions natürlich. 10 Minuten 18 ging das Ganze. Ich gebe dem gerade mal 2,5 Sterne. Der Tisch war noch heile, interessanterweise. Aber dann kam noch Sheikh Abdul Bashir und Kiyoshi rein. Und brawlten dann noch ein bisschen mit Team 3D. Und die behielten dann noch die Oberhand und es gab eine Powerbomb von der Ecke gegen den Sheikh Abdul Bashir stark durch den Tisch. Das ist die einzige vernünftige Attacke an diesem Abend. Ja. 4 Matches waren schon rum. Bisher nichts gerade Weltbewegendes, alles nur Standard und Langeweile. Großen Unterschied sollten wir nicht mehr bekommen. Es folgte ein Special Challenge Match. Chamel, die zusammen mit Socho Bold rauskam, gegen Jenna Maraska, die zusammen mit Awesome Kong rauskam. Ja, man kann das Match sehr gut durch ein Wort beschreiben und das Wort heißt Bullshit. Ja, Chamel kam in so einer Robe rein, wie Ric Flair das tat, hat die allerdings auch nicht ausgezogen. Da kann man sich ja schon mal vorstellen, ja, wie will man da vernünftig wresteln in so einer Robe? Das ist natürlich unmöglich. Jenna Maraska konnte auch nichts. Das ist ja diese Survivor-Gewinnerin, die halt storymäßig ihr Geld in mehr umgewandelt hat. Ja, es passiert nicht wirklich was, wie schon gesagt. Soulja Bolt wird dann noch rausgeworfen auf Awesome Kong. Die lässt sie dann auch einfach mal so fallen. Also das Auffangen, das ging ein bisschen daneben. Und Chamel wird dann ein bisschen Haar weggenommen von Jenna Maraska, rausgerissen. Das bekommt dann Awesome Kong in die Hände. Chamel will sich dieses Haar wiederholen und vertraut dann auf Awesome Kong, aber das geht natürlich nicht gut. Awesome Kong zeigt einen Schlag gegen Chamel, die liegt da gleich K.O., als wäre sonst was passiert. Es folgt das bekloppteste Cover ever von Jenna Moriska. Das ist der Dreikampf zum Glück. Nur 5 Minuten 48. Das war's mit diesem Match. Dummerweise legt sich Jenna Moriska dann auch mit Awesome Kong an. Ist gerade so gut drauf, hat gewonnen. Meint, sie wäre die beste. Awesome Kong ist natürlich stärker. Legt sie dann auch gleich mal flach. Und es gibt noch den Awesome Kong Big Splash gegen Jenna Moriska. Und das war's dann auch mit diesem bekloppten Match, das man besser raus hätte lassen können, um zum Beispiel dem Main Event mehr Zeit zu lassen. Es hatte nicht wirklich Sinn, man hätte auch besser Soulja Boy gegen Awesome Kong antreten lassen, aber nun gut. So, das war die erste Hälfte des Pay-Per-Views. Es ist nicht wirklich was Wichtiges passiert und wir machen jetzt eine kleine Musikpause, etwas, was wir auch öfters einführen will, und wir hören jetzt etwas vom Schadstürmer himself, Peter Fox, der mit seiner CD gleich in die Top-Plätze einstieg. Und wir werden hören, alles neu von seinem aktuellen Album Stadtaffe. Kann man nur empfehlen, alles neu von seinem aktuellen Album Stadtaffe. Hier ist Peter Fox. Viel Spaß, ich bin gleich wieder da. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist klein. Wir wechseln neue Reihe, weißer wie beim Weißen Hai. Gedopt, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, Bässe massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey! Alles klingt so schön neu. Alten Sachen satt und lass sie in einem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir ne Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Knopf, treffe die mächtigen Männer. Swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Und da bin ich wieder mit der Feststellung, dass ich mir demnächst erstmal ein vernünftiges Headset kaufen werde. Synchron habe ich hier gerade die Kopfhörer im Ohr und das ist ganz fies, wenn an meinem Laptop nichts läuft, dann könntest du denken, das Ding spielt gerade verrückt, ein ganz seltsames Geräusch im Ohr. Ein ganz komisches Gedröhne. Aber das war Peter Fox mit Alles Neu, seiner Single von seinem aktuellen Album Stadtaffe. Kann ich nur empfehlen, das Album. Ja, sehr gute Lieder mit drauf, sehr gute Songs. Was heißt sehr gute Songs? Das ist eigentlich komplett sehr gute Songs, sind keine wirklichen Aussetzer, kann man sich alles sehr gut anhören. So, dann werde ich einmal meine Notizen wieder hervorholen. Denn wir waren ja beim TNA Pay-Per-View Bullshit, ja, das wäre ein passender Name, aber er heißt TNA Victory Road 2009. Und jetzt nach dem fünften Match kommen wir zu den etwas Wichtigeren. Das heißt, jetzt kommen die Titelmatches. Um die Titel, die auch nicht mehr wichtig sind, aber egal. Es kommen jetzt auf jeden Fall die eigentlichen Main-Events. Aber eigentlich alles unwichtig, aber egal. Nun gut, es folgte das 6. Match um den TNA Legend Champion Title. Kevin Nash gegen AJ Styles, aktueller TNA Legends Champion. Kevin Nash, die Wrestling-Legende, und AJ Styles, die TNA-Legende. Da er nun ja auch schon seit den 7 Jahren die TNA besteht, seit Anfang an dabei ist, während Kevin Nash ja die eigentliche Wrestling-Legende ist, aber den Titel meiner Meinung nach nicht haben soll. Denn der Mann, der kann nichts mehr. Ja, AJ Styles ist schnell. Nash ist lahm. Leider etwas öde, das Match. AJ Styles kann da auch nicht so viel noch rausholen. Ja, Kevin Nash will dann diese Jackknife Powerbomb zeigen, fällt dann allerdings nach hinten. Sieht allerdings ziemlich bekloppt aus. Er fällt dann erst so ein bisschen in so eine Sitzposition, und dann ganz in diese liegende Position zu gehen, weil das kann der auch nicht mehr. Der ist wirklich nicht mehr der Jüngste und wrestlingtechnisch, also im Ring hat er wirklich nichts mehr zu suchen. Das sieht man auch schon an solch einfachen Sachen. Ja, es gibt ziemlich viele lahme Submission-Moves, damit Kevin Nash sich immer mal wieder erholen kann. Selbst das ist zu viel. Es passiert nicht wirklich was. Das ist auch das Interessante an dem Match. Es zieht sich hin und zieht sich hin. 5 Minuten sind vorbei, 10 Minuten sind vorbei, aber man weiß nicht wirklich, wo die Zeit hingeht, weil es passiert nicht wirklich was. Es gibt Schläge, dann geht es wieder in eine Submission, dann kommt AJ Styles wieder raus, es gibt, das war die Uhr, gibt es da wieder einen Schlag und so weiter und so fort, aber nichts weiter Wichtiges. Achso, ja. Und am Ende kann Kevin Nash dann AJ Styles von seinem Sprung, von dem Sprung, den AJ Styles, so ein Springboard-Sprung, den er ansetzt, auffangen und den Chokeslam durchziehen. Und das ist dann auch der 3-Count. Oh nein, Kevin Nash ist neuer TNA Legends Champion nach 10 Minuten 48. Das Match, das war der letzte Müll, das war total langweilig. Man hat zu viel Kevin Nash gesehen. AJ Styles hat leider durch seinen High-Flying und so nicht viel rausbringen können, weil er einfach wenig dran kam, deshalb nur ein Stern. An Promos kann ich mich nicht mehr erinnern. Die waren alle nichts, also überspringe ich die einfach. Ja, es ist heute das 7. Match. Jetzt ging es um die hauseigenen TNA Tag Team Championship Title. Scott Steiner und Booker T. Das Dream Team, nein, natürlich nicht. Das kann man auch vergessen. Das ist eine Zusammenstellung, die will man nicht sehen. Ich mache beide nicht gerade so gerne. Booker T mochte ich schon zu WWE-Zeiten nie so wirklich stark. Scott Steiner auch nicht. Trafen auf das beste Tag-Team im Moment, da Miz und Morrison nun ja auch nicht mehr zusammen sind. Beer Money Incorporation. Oder besser gesagt, einfach Beer Money. Ja. Bei so einem Tag-Team erwartet man einiges, wenn man allerdings auf die Gegnerseite wieder guckt, nicht. Aber trotzdem erwartet man natürlich, dass Beer Money da einiges rausholen als so gutes Tag-Team. Und von den Attacken mäßig war es auch gar nicht so schlecht. Es war eigentlich ziemlich gut, es gab tolle Attacken. Aber das Problem ist echt, es gab da Attacken. Irgendwie Slams und so, Power-Slams und richtig gute Attacken. Da würde ein WWE-Publikum, vor allem bei Hausschuss, richtig aufrufen, aufstehen und da applaudieren. Während bei TNA die Crowd eingeschlafen ist, gibt 4, 5 Leute, die da ein bisschen lahm klatschen und alle Leute sagen, machen nichts. Also, das ist echt ganz schlimm. Das sind echt alles Attacken. Da wird ein WWE-Publikum aufspringen und sonst was. Und bei dem TNA-Publikum, da schlafen die Leute ein. Also bei diesem Match kann man echt sagen, dass die Crowd eingeschlafen ist. So wenig Crowd-Einsatz habe ich noch nie gesehen. Ja, also Match alleine ist eigentlich recht gut, zwar auch nur Mittelmaß, aber recht gut, aber durch die Crowd wird das alles ziemlich lahm. Ja, bei einem Cover zieht Booker T dann den Referee raus. Es gibt einen Scissor-Kick über das Seil, also einer von Beer Money hängt dann halt über das Seil, da gibt es dann den Scissor-Kick. Scott Steiner zeigt von innen im Ring den Roll-Up und das ist dann der 3-Count. Nach 12 Minuten 39 ja, eigentlich ein relativ gutes Match, was 3,25 Sterne, ja, mindestens hätte kassieren können, vielleicht sogar 3,5, wenn das Publikum richtig gut gewesen wäre, wie zum Beispiel bei The Bash, das im letzten WWE-Pay-Per-View, ich glaube, der war's, oder nee, es war, glaube ich, das eine Raw-Publikum, wo Seth Green war, das meinte ich. Aber durch dieses eingeschlafene Publikum gibt es leider nur 2,75 Sterne. Ja. Vor dem nächsten Match bekamen wir dann Backstage noch ein Interview zu sehen, wo Samoa Joe wieder unter diesem Tuch versteckt war. Und dann war da natürlich die Frage, wer sein Mystery-Partner ist. Und er sagte, dass dieser Mystery-Partner, sein Mentor, heute da ist. Und sich heute endlich zeigen wird. Ich glaube, mit Mystery Partner arbeite ich gerade bei WWE und Chris Jericho. Nun gut. Im nächsten Match, Samoa Joe traf auf Sting. Eigentlich auch zwei Leute, die eigentlich schon was können. Ja, da stellte sich natürlich nun die Frage, wer ist der geheimnisvolle Mentor von Samoa Joe? Und durch dieses Tuch, das war natürlich schon so ein Hinweis, dass es Test sein könnte, wobei ich mir das ganze Zeit nicht so wirklich hätte vorstellen können, dass ein Test von der WWE da hinkommt, und ich weiß auch nicht, warum die ganzen Wrestler von der WWE da hinkommen, auch Mick Foley, Kurt Angle, das sind ja alles Leute, die sind nicht gerade dumm, Bobby Lashley, vor allem Mick Foley, der hat einige sehr gute Bücher geschrieben, also da kann man nun wirklich nicht sagen, dass der so dumm ist, und trotzdem kommt er zu TNA, ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, dass sie das alles locker sehen und dass man da nicht so viel reisen muss etc. und dass es einfach eine nette Abwechslung für die ist und die da genug Geld für bekommen. Naja, vielleicht macht es denen auch einfach Spaß. Man weiß es nicht. Ja, Samoa Joe gegen Sting. Es folgt auch hier erstmal ein Brawl durch die Impact Zone. Auch komplett durchs Publikum, wo es dann Attacken gibt und dann auf der Rampe gibt es zum Beispiel einen Suplex gegen Sting. Das war schon mal sehr gut gemacht. Ja, war ein nettes Match. Also die beiden, die haben sich doch relativ was zeigen können. Ja gut, Sting ist ebenfalls nicht mehr der Jüngste. Der kann nun auch nicht mehr sonst was zeigen. Der war dann auch, als er später wurde im Match, war der, also diese Farbe ist aufgemalt von ihm. Das war eigentlich so gut wie ganz ab. Aber trotzdem war es gut. Es war ein schönes Standard-Match. Es gab ein paar gute Moves nach draußen auch. Und ja, war zwar nichts wirklich Weltbewegendes, aber was war nett, unterhaltsam. Und dann ertönte auf einmal mitten im Match Musik. Man wusste, jetzt kommt Samoa Joes Mentor. Ich war sehr gespannt, also das war etwas, was mich auch wirklich interessierte. Ich konnte mir Tess ja nicht wirklich vorstellen. Und ich dachte, jetzt kommt da wirklich wieder irgendwie jemand Uninteressantes. Und deshalb hat TNA mich doch recht überrascht, als da ein leicht dicklicher, mit Sonnenbrille verpasster Tess in die Arena reingelaufen kam. Mit dem Anzug, den wir von der WWE und ECW noch kennen. Und zum Ringen stolzierte. Das Ding wurde dadurch natürlich ein bisschen abgelenkt, sodass Samoa Joe da dann attackentechnisch nachsetzen konnte. Er wollte dann, glaube ich, den Muscle Buster von der Ecke zeigen. Aber ich hatte so das, also er hat dann was anderes gezeigt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es sah so aus, als würde er das Ding nicht hochbekommen. Das war so, er wollte, bei dem Muscle Buster muss er einen Gegner ja so auf die Schultern bekommen, da mit dem Kopf, wie so beim Suplex halt nur ein wenig anders. Wer den Move nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Und ja, irgendwie war das etwas misslungen, was der da dann hier hochbekommen hat. Ja, das Ding, der wollte nicht wirklich auf die Schulter, also das Ding war ihm wohl wirklich zu spät, sodass er dann in so ein Real Neck Choke ging und Sting da halt in diesem Submission Move hatte. Und es folgte der Tap Out von Sting, also Submission nach 11 Minuten und 37. Ein nettes Match. Ja, Tess ist jetzt auch bei TNA, also interessant, dass momentan sehr viele WWE-Stars zu TNA wechseln. Überrasche mich hier. Recht war unterhaltsam, 3 Sterne. Ja. Und dann folgte auch schon der Main Event. Wo ist er denn? Hier ist er. Um den TNA World Title. Mick Foley gegen den aktuellen Champion Kurt enge. Vorher kam übrigens noch ein Lashley-Video, wo Lashley nochmal gesagt hat, dass er neben dem Wrestling jetzt auch noch im MMA-Bereich tätig bleiben wird. Und dann hat er auch noch ein bisschen was zu Brock Lesnar gesagt, dass er ihn sehr respektiert. Und dass er auch nicht sagen will, dass er Brock Lesnar einfach so besiegen könnte. Denn noch ist er Champion und Brock Lesnar ist auch ein sehr talentierter Typ. Und er will nichts sagen, bevor er das... bevor er ihn besiegt hat. Und natürlich möchte auch er gerne Champion werden. Aber ich denke, bis dahin muss er noch einiges lernen. Aber das wäre bestimmt sehr interessant. Ja, Mick Foley trifft auf den Champion Kurt Angle. Und auch hier ging es wieder nach draußen mit Brawl. Und auch hier sah man gleich, dass das ein vernünftiges Match wird. Es gab dann diesen Elbow von Mick Foley nach draußen. Und dann lag der Referee dann eine ganze Zeit im Ring, konnte nicht kein Cover zeigen. Ich habe mir da jetzt dummerweise keine Notizen gemacht. Ich kann mir da gar jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie Kurt Angle gewonnen hat. Das ist jetzt gerade ganz doof. Auf jeden Fall hat Kurt Angle gewonnen und das Match war sehr gut. Und ich glaube, Kurt Angle hat durch einen Angle Slam gewonnen. Ich weiß das nicht mehr so genau. Dann lag der Referee, jetzt muss ich mal ganz ehrlich nachdenken. Der Referee lag, was gab's denn dann? Und noch irgendeine Waffe? Oh ja, es gab dann Mr. Socko, der wurde eingesetzt. Oh, der hat dann auch nicht mehr so ganz gehofft. Oh ja, Mr. Socko wurde dann umgewandt. Es gab dann einen Enkellock, und das sah so auch so aus, als würde Mick Foley dann aufgeben. Kam dann aber überraschenderweise doch noch an die Seile, aber Kurt Angle hat das nochmal umgewandt und hat dann nochmal den Enkellock eingesetzt und da hat Mick Foley dann, soweit ich noch weiß, aufgegeben. Nach 14 Minuten 5, also das, der Main Event, das war nochmal so ein Match, was richtig schön war, das war sehr unterhaltsam, das war auch knapp über Durchschnitt, das war richtig schön. Mick Foley gibt ja, Kurt Angle ist ja sowieso ein sehr guter Wrestler, Mick Foley konnte ja auch noch gut mithalten. Also das ist sehr unterhaltsam, also wenn man sich den Pay-Per-View nicht ganz angucken will, was ich auch durchaus verstehen kann, den kann man gerne überspringen, dann kann man sich am besten nur den Main-Event oder die zwei Main-Events angucken. 3,5 Sterne bekommt das nochmal von mir und der Pay-Per-View endete dann mit der Main-Event-Mafia, die komplett in den Ring kam und feierte, denn die hat ja auch jetzt ziemlich viele Titel, fast alle, außer Taz und Samoa Joe hat nun jeder einen Titel. Kurt Angle mit dem World-Title, Scott Steiner und Booker T haben die Tag Team Title und Kevin Nash hat den Legends Title. Ja, Samoa Joe hat keinen und Taz, ich weiß nicht, ob Taz jetzt auch zur Main Event Mafia zählt, aber wahrscheinlich schon, da er ja ein Mentor von Samoa Joe ist. Ja, wurde Zeit, dass die Main Event Mafia nun mal die ganzen Titel hat nach, ich glaube, 9 Monaten, die es jetzt sind. Das ist schon mal ein großes Lob an TNA, dass sie jetzt auch wirklich mal eine Storyline so lange durchgezogen haben. Das kommt ja auch nicht wirklich oft vor. Großes Lob. Gut gemacht. Gefiel mir zwar nicht immer, ich gucke ja auch nicht mehr so viel TNA, muss ich sagen, aber schön, dass TNA mal so etwas so lange durchgezogen hat. 9 Monate ist ja doch schon ziemlich lang, also da hat WWE auch nicht gerade so extrem viele Fäden, die so lange gehen. Ich kann mich da jetzt noch zuletzt an Cena und Edge erinnern, die das, glaube ich, an ihr ganzes Jahr lang mit kleineren Pausen ging. Ja, und jetzt mein Fazit zum Pay-Per-View. Ja, insgesamt ziemlich schlecht das Ganze. Es gab teils Durchschnittsmatch, teils sehr, sehr schlechte Matches. Aber dadurch, dass das halt ganzen Pay-Per-View lang so ging, wurde das echt sehr, sehr schlecht. Es gab wirklich nichts Weltbewegendes. Der Main-Event war ganz nett, der Co-Main-Event ging auch noch. Aber es war echt dafür, dass man da so viel Geld für bezahlen musste, war das echt ziemlich schlecht. Ja, die Note 6 wäre technisch angesehen, wäre wirklich nichts gewesen wäre. Nichts, was einen interessierte, nichts, was wirklich was brachte und nichts, was einen unterhielt. Aber dadurch, dass der Main Event und der Co-Main Event da waren, kann ich keine 6 geben. Ich gebe aber eine 5, vielleicht noch eine 5 plus, weil halt der Main Event ganz nett war, aber nur wegen einem, zwei Matches kann man da dann natürlich nichts Besseres geben. Ja, die Daumenbewertung, 2 Daumen nach oben, wenn es wirklich fantastisch ist. 1 Daumen nach oben, wenn es gut ist. Daumen zur Mitte, wenn man es sich angucken kann. Daumen nach unten, wenn es schlecht ist. Und 1 Daumen in den Arsch, wenn es wirklich gar nichts ist. Gar nichts war es auch wieder nicht, wie gesagt, durch den Main Event. Deshalb gebe ich einen Daumen nach unten. Ich glaube, das habe ich auch noch nie getan. Aber ich möchte jetzt die Sendung ausläuten lassen, wenn ich das so sagen darf. Das war's. Und ich beende jetzt diese Sendung mit einem allessagenden Satz zur kompletten Sendung, einen zusammenfassenden Satz. Ich verabschiede mich mit dem Satz: TNA Victory Road 2009 war der schlechteste Pay-Per-View, den ich jemals gesehen habe.